Guter Rat. Ringen um das Grundgesetz. Aus den Protokollen des Parlamentarischen Rates 1948 bis 1949. Die Rechte unehelicher Kinder. Von Theresia Mora. Hallo Radio München. Wir rufen den Frauenfunk und sprechen zu Ihnen aus Bonn, aus dem Hause des Parlamentarischen Rates. Wenn es uns in der Frage der Gleichberechtigung gelungen war, die anderen Parteien zu überzeugen, so ist uns leider es im Punkt der Gleichstellung des unehelichen Kindes nicht gelungen, zu meinem größten Bedauern. Elisabeth Selbert. Wir hatten von der sozialdemokratischen Fraktion aus beantragt, dass das uneheliche Kind dem ehelichen gleichgestellt werden sollte. Wir hatten auch beantragt, dass es in Zukunft mit seinem natürlichen Vater als Verwandt gelten soll, um ihm einen Erbanspruch damit zu geben. Bonn, 7. Dezember 1948, 21. Sitzung des Hauptausschusses. Was wählen wir aus? Ob unter einer Ehe ausschließlich eine Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau zu verstehen sei oder nicht, darüber zu diskutieren war damals unvorstellbar. Darüber, dass jede Mutter, also auch die unverheiratete Mutter, einen Anspruch auf Schutz und Fürsorge hat, war man sich sofort einig. Worüber sie lange diskutieren mussten, war die Gleichstellung von ehelichen und unehelichen Kindern. Mit wem steigen wir ein? Nehmen wir Helene Weber von der CDU. Der Grundsatzausschuss hat sich auf die vom Herrn Vorsitzenden verlesene Fassung des Artikel 7a geeinigt. Ich glaube, ich brauche nicht näher auszuführen, darin waren sich ja alle einig, dass die Ehe als rechtmäßige Form der fortdauernden Lebensgemeinschaft von Mann und Frau und dass auch die Familie unter dem besonderen Schutz der Verfassung stehen sollen. Dieser Grundsatz war schon, wenn auch in anderer Formulierung, in der Weimarer Verfassung verankert. Wir waren ferner der Meinung, dass jede Mutter den gleichen Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft haben soll und dass das ganz besonders heute der Fall sein muss, da die Mutter stärkere Lasten zu tragen hat als jemals in der ganzen deutschen Geschichte. Und schließlich waren wir der Auffassung, dass die unehelichen Kinder das gleiche Recht auf Förderung durch die Gemeinschaft haben sollen wie die ehelichen Kinder. Wir haben aber eine Gleichstellung der unehelichen Kinder mit den ehelichen Kindern abgelehnt. Friederike Nadig von der SPD meldet sich zu Wort und bemerkt: Der Absatz 3 des Artikel 7a ist nach unserer Auffassung nichts anderes als eine Deklamation. Damit ist gesetzlich für die unehelichen Kinder keine Änderung erreicht. Per Stand des Gesetzes galten uneheliche Kinder zum Beispiel immer noch nicht als mit ihrem Vater verwandt. Und warum nicht? Wegen des Erbes, selbstverständlich. Notwendig wäre eine Auflockerung der gesetzlichen Bindung und eine Festlegung dahingehend, dass das uneheliche Kind auch mit seinem natürlichen Vater als verwandt gilt. Wir haben vorgeschlagen, und ich wiederhole diesen Antrag, das uneheliche Kind steht dem ehelichen gleich. Es gilt mit seinem natürlichen Vater als verwandt. Und wir möchten hinzugefügt haben, das Recht der gesetzlichen Vertretung liegt bei der Mutter. Damit wäre wirklich eine Gleichstellung des unehelichen Kindes mit dem ehelichen gegeben. Das BGB, meine Damen und Herren, ist vor 50 Jahren geschaffen worden. In diesen 50 Jahren hat die Auffassung vom Familienrecht eine Änderung erfahren. Es ist deshalb notwendig, dass durch das Grundgesetz auch die Paragraphen des BGBs dem wirklichen Leben angepasst werden. Ich bitte Sie daher, diesem Vorschlag Ihre Zustimmung zu geben. Helene Wessel von der Zentrumpartei dazu. Im ersten Teil des vor uns liegenden Artikels stellen wir Ehe und Familie unter den Schutz des Staates. Wenn wir von diesem Ordnungsbegriff ausgehen, dass Ehe und Familie die Träger des Staates sind, können wir auf der anderen Seite nicht etwas, was diesem Ordnungsbegriff widerspricht, in die gleiche Rangordnung stellen. Das uneheliche Kind als solches fällt aus dem Ordnungsbegriff heraus. Hierin liegt der tatsächliche Unterschied, wie wir ihn einmal sehen müssen, auch in der Fassung, die jetzt von Frau Nadig vorgeschlagen wird. Uneheliche Kinder können wir, selbst wenn wir wollten, nicht gleichstellen, weil wir von einem anderen Ordnungsbegriff in dem Aufbau unserer staatlichen und gesellschaftlichen Gemeinschaft ausgehen. Wenn ich im ersten Absatz sage, dass Ehe und Familie unter dem Schutz des Staates stehen, kann ich, wenn ich mich in dieser Ordnungssphäre bewege, das uneheliche Kind nicht in der gleichen Rangordnung bewerten, weder gesetzlich noch bezüglich anderer Maßnahmen, auch nach dem BGB. Wie gesagt, wenn, dann. Adolf Süsterhen von der CDU ist dran. Er möchte zunächst Frau Nadig widersprechen. Ich möchte zunächst der Auffassung von Frau Nadig entgegentreten, wonach der jetzt vorgeschlagene Absatz 3 lediglich eine Deklamation darstellt. Es ist keine Deklamation, liebe Frau Nadig, sondern diese Formulierung gibt dem unehelichen Kind durchaus reale Rechte. Es hat nämlich den Anspruch und das gleiche Recht auf Förderung, zum Beispiel bei der Vergabe von Stipendien, bei der Kinderlandverschickung. Heißt das, als uneheliches Kind wurdest du bei der Vergabe von Stipendien und der Kinderlandverschickung vorher benachteiligt? Natürlich wurdest du das. Das weißt du doch. Das uneheliche Kind durch diese Fassung erhält. Was nun die Zusatzanträge betrifft, so möchte ich dazu bemerken, dass durch deren Annahme eigentlich das ganze bürgerliche Rechtssystem gesprengt wurde. Wir können diese Dinge nicht einfach mit zwei oder drei Sätzen in der Verfassung ändern. Wenn wir Ihre Zusatzanträge annehmen würden, würden wir gegen den bereits hier im Hauptausschuss einstimmig beschlossenen Gleichheitssatz in den Grundrechten verstoßen, worin ja ausdrücklich gesagt wird, das Gleiches gleich, Ungleiches ungleich. Man kann das nicht oft genug wiederholen. Der Staat bin ich und wer eine Cousine ist, bestimme auch ich. Steht dieser Satz eigentlich heute noch im Grundgesetz? Nein. Aber es gibt zahlreiche Teilregelungen zum Thema wesentliche Gleichheit und wesentliche Ungleichheit in den Gesetzbüchern. Aber für Herrn Süsterhen und die anderen ist dieses Thema bei ehelichen und unehelichen Kindern ganz woanders verankert. In dieser Ordnungsgemeinschaft. Diese Dinge sind also praktisch gar nicht möglich, weil eben von Natur aus zwischen dem unehelichen und dem ehelichen Kind ähnliche Verschiedenheiten bestehen, wenn auch vielleicht nicht so ausgeprägt, wie zwischen Mann und Frau. Was auch auf dem Gebiet, das heute Morgen erörtert worden ist, eine absolute Gleichstellung einfach nicht möglich macht. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Eben nicht. Nicht in der 21. Sitzung. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen und alles in seiner Zeit. Friederike Nadig meldet sich noch einmal zu Wort. Ich habe manchmal den Eindruck, als wenn wir in etwa an der Wirklichkeit vorübergehen. Es ist vor wenigen Tagen schon auf den Überschuss von 7 Millionen Frauen hingewiesen worden, den wir zurzeit haben. Wenn wir daran denken, dass dieser Frauenüberschuss im Wesentlichen in der Altersgruppe von 22 bis 45 Jahren liegt, dann wissen wir, dass daraus eine ungeheuer veränderte Form der Lebensgemeinschaft erwachsen wird. Ich kenne einen Mann, dessen Vater fiel, bevor er seine Mutter hätte heiraten können. Wir alle kennen solche Männer und Frauen. Sind diese unter sich gleich oder sind sie es nicht? Was ist das für eine Frage? Eine, die man nicht beantworten kann. So wie jede Frage, die sich auf absolute Gleichheit bezieht. Lass uns weiterkommen. Frau Nadig. Wir müssen damit rechnen, dass wir in Zukunft eine Mutterfamilie bekommen. Und wir haben alle Veranlassung, dem unehelichen Kind rechtlich wirklich die Gleichstellung mit dem ehelichen Kind zu geben. Was wir dem unehelichen Kind in der vorliegenden Formulierung des Absatzes 3 zubilligen, sind Nebenrechte, Fürsorge. Nicht die Hauptsache, die Gleichstellung mit dem ehelichen Kind. Es ist doch wohl das natürlichste Recht, dass das Kind mit seinem Vater verwandt ist, selbst wenn er gesetzlich nur Erzeuger genannt wird. Das natürlichste Recht. Damals gab es keinen verlässlichen Vaterschaftstest. Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer. Dr. Bergstresser von der SPD meldet sich. Wenn nun die Verwandtschaft zwischen dem unehelichen Vater und dem unehelichen Kind festgestellt werden soll, so wird es wenigstens hier dem Kind ein größeres Recht geben, weil das Erbrecht des Kindes festgelegt würde, mindestens mit dem Pflichtteil. Das scheint uns doch ein Minimum von Verbesserung der Stellung des unehelichen Kindes zu sein. Ein Stoff für Märchen und Legenden seit Urzeiten bis heute. Die Mutter ist sicher, doch wer ist legitimer Erbe eines Vaters? DNA-Test hin oder her. Heinz Renner von der KPD wäre bereit. Dem Herrn Dr. Adenauer ist in der Öffentlichkeit nachgesagt worden, dass er im Zuge der Verhandlungen hier im Parlamentarischen Rat einmal den Satz geprägt habe, die hier ausgearbeitete Verfassung stelle den Sieg des 18. über das 20. Jahrhundert dar. Ich kann mir nicht helfen. Die Charakterisierung dieses Verfassungswerkes, wie sie Herr Dr. Adenauer vorgenommen hat, trifft, wenn man sich den Ablauf der bisherigen Diskussion vor Augen hält, absolut zu. Die ganze verlogene Herrenmoral der bürgerlichen Klasse, deren Träger Sie sind, kommt bei diesen Ausführungen zutage. Dass es Frauen waren, die diese Moral vertraten, macht die Situation noch schlimmer. Dass christliche Frauen, wie Sie sich sonst doch immer nennen, meine Damen, sich zu Trägern dieses Gedankens machen, das ist, nehmen Sie es mir nicht übel, außerordentlich bedauernswert. Welchen Gedankens, Herr Renner? Des Gedankens, dem unehelichen Kind nichts oder höchstens etwas sehr Problematisches zu gewähren, höchstens einen verfassungsmäßig überhaupt nicht verankerten Schutz in puncto soziale Betreuung. Mehr wollen Sie nämlich gar nicht. Dabei sind Sie sich darüber klar, dass das, was Sie hier ausgesprochen haben, nichts anderes ist als eine inhaltlose Phrase. Denn Sie wissen so gut wie ich, dass ein gesetzlicher Anspruch auf diese soziale Fürsorge in der Verfassung und auch im Leben nicht gegeben ist. Das steht ja da drin. Ja, da steht es insofern drin, als Sie sagen, wir wollen Sie in Erholungsheime schicken, wir wollen Sie in Kinderlandheime schicken. Das steht da drin, aber weniger kann man ja wohl eigentlich nicht mehr tun. Oder wollen Sie als Christen noch zum Ausdruck bringen, dass wir die Kinder aussetzen oder verhungern lassen sollen? Dass Sie das überhaupt aussprechen, zeigt schon Ihre grundsätzliche, sogenannte christliche Einstellung zu den Problemen. Ich diskutiere sehr gerne einmal mit Ihnen über die Frage der Regelung dieses Problems in der Sowjetunion. Da dürfte Ihnen der Atem ausgehen. Das glaube ich nicht. Ich habe mir geschworen, Sie nicht mehr zu beachten, Herr Löwenthal. Bitte keine Dialoge zu führen. In der Sowjetunion. An diesem Punkt verliert Renner regelmäßig die Zuhörer. Nennt man das mit den Händen aufbauen, mit dem Hintern wieder einreißen? Niemand würde hier so etwas sagen. Man kann alles so sagen, dass es sich obszön anhört. Und das Obszöne wiederum so sagen, dass es sich wie etwas innerhalb der Ordnung anhört. Eine unserer leichtesten Übungen. Ich erlaube mir deshalb den Vorschlag, folgenden Artikel in die Verfassung hineinzuarbeiten. Außereheliche Geburt darf weder der Mutter noch dem Kind zum Nachteil gereichen. Alle Gesetze und Bestimmungen, die bei außerehelicher Geburt die Mutter und das Kind benachteiligen, sind aufzuheben. Vorsitzender Schmidt geht nicht so weit, Renner recht zu geben. Er bedient sich eines sachlichen Tons, als er erneut auf die Frage innerhalb der Ordnung, außerhalb der Ordnung eingeht und anmerkt. Die Rechtsfolgen, die wir an die Tatsache einer Blutsverwandtschaft knüpfen, sind nicht von Natur aus gegeben. Sie sind Produkte der Rechtsordnung. Und diese schaffen die Menschen. Die Familie ist als Institution, an die sich Rechte und Pflichten knüpfen, ein Produkt der Rechtsordnung, so seltsam das auch klingen mag. Ich sage das, um deutlich zu machen, dass wir als Gesetzgeber bestimmen werden, was hier und jetzt die Auswirkungen der vom Gesetz anerkannten natürlichen Ordnung sein sollen. In Wahrheit spricht Schmidt viel länger. So lange, dass sich die Gemüter beruhigen können. Dann ergreift Helene Weber von der CDU erneut das Wort. Ich spreche aus einer langen Erfahrung in der sozialen Arbeit für uneheliche Kinder. Und ich darf hier ruhig sagen, die unehelichen Kinder sind meistens viel hilfloser und viel schutzbedürftiger als die ehelichen Kinder. Deshalb ist das keine Phrase, wenn wir sagen, dass die unehelichen Kinder durch die Gemeinschaft gefördert werden sollen. Eine Gleichstellung ist niemals möglich, weil das Kind nicht in die Familie hineingeboren wird. Das Kind ist schuldlos, aber tragisch getroffen. Dr. Greve von der SPD ist der Meinung, dass es wohl geht. So schwierig ist das nicht. Wieder kommt man zum Erbrecht. Sowie, nicht zu vergessen, der gesetzlichen Vertretung des unehelichen Kindes. Der gesetzliche Vertreter eines unehelichen Kindes war nämlich nicht etwa seine Mutter. Das wird hier nicht erwähnt, das füge ich jetzt ein. Nicht etwa seine Mutter. Und warum nicht? Weil die Frauen den Männern nicht gleichgestellt waren. Es ist schwierig, uneheliche Kinder ehelichen gleichzustellen, wenn ihre Mütter, weil sie Frauen sind, Männer nicht gleichgestellt sind. Das verhandeln wir später noch. Sicher. aber das ist der Punkt, an dem sie sich immer verheddern werden, bis zum Schluss. Bis das mit den Frauen nicht gelöst ist, können sie das mit den Kindern nicht lösen. Sicher, aber wie ich bereits sagte, das verhandeln wir später. Jetzt ist noch einmal Helene Wessel von der Zentrumpartei dran. Es kann gesagt werden, zweierlei Recht darf es nicht geben. Wenn Sie aber jetzt das uneheliche Kind in ein Verwandtschaftsverhältnis zu seinem natürlichen Vater bringen wollen, so kann ich Ihnen aus meiner Fürsorgearbeit sagen, dass bei einem sehr erheblichen Teil dieser Kinder gar nicht feststellbar ist, wer ihr Vater ist. Das sind doch Tatsachen, die sich einfach aus der Fürsorgearbeit ergeben. Wir würden dann wieder zweierlei Recht schaffen, und zwar ein Recht für die Kinder, deren natürlicher Vater feststellbar ist, und ein Recht für die anderen, bei denen das nicht der Fall ist. Sie nehmen diesen Faden nicht auf. Stattdessen äußert sich Süster Hen noch einmal dazu, was eine natürlich gegebene und aus der Natur gewachsene Ordnung sei. Natürlich gegebene Ordnung. Aus der Natur gewachsene Ordnung. Lass mich raten, das ist die christlich-abendländische. So ist es. Und die Familie ist eine geschlossene Einheit. Eine geschlossene Einheit. Eine Einheit und geschlossen, in der christlich-abendländischen, aus der Natur gewachsenen Ordnung. Niemand würde das hier so sagen. Wieso? Was habe ich gesagt? Lassen wir das. Gustav Zimmermann soll auch noch zu Worte kommen. Wer ist das? Ein SPD-Politiker in beiden Kriegen. Unter den Nazis 3 Jahre im Gefängnis. Er starb schon im August 1949. In der Frage des unehelichen Kindes liegt sowohl für die Mutter wie für das Kind eine tiefe menschliche Tragik. Wer die Geschichte verfolgt, kann sich diesem Eindruck nicht entziehen. Ich stimme durchaus der Auffassung zu, dass es in erster Linie Aufgabe des Gesetzgebers sein wird, dieses tragische Missverständnis und Missverhältnis zu beseitigen. Aber Ihr Antrag bedeutet doch tatsächlich einen sehr erheblichen Rückschritt gegenüber dem Artikel 121 der Weimarer Verfassung, in dem es heißt, den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche, seelische und gesellschaftliche Entwicklung zu schaffen wie den ehelichen Kindern. Das steht in der Weimarer Verfassung. Ja, aber nicht deswegen fällt Zimmermann auf. In der Bibel heißt es, wir sind alle Kinder Gottes. Auch das uneheliche Kind ist dieses Geschöpf wie wir. Wir haben ja nichts dafür getan, dass wir keine unehelichen Kinder sind. Und wer so frühzeitig seine Mutter verloren hat, der weiß, was es heißt, die Mutterliebe, die Mutterwärme so früh entbehren zu müssen und sie nicht wiedergewinnen zu können. Das geht jedem Menschen, der ein starkes Innenleben hat, nach bis in sein reifstes Mannesalter. Ich kann es deshalb durchaus nachempfinden, dass manche Mutter über diese Deklassierung geradezu verzweifelt ist. Warum gerade er das sagt, kann man sich denken. Was die unehelichen Kinder anbelangt, war es so, dass ihre Mütter diese häufig in Heime gaben, um der Deklassierung zu entgehen. Hat das irgendeinen gerührt? Schwer zu sagen. Renner von der KPD ergreift unmittelbar danach wieder das Wort. Hier ist von Seiten der CDU gesagt worden, man könne die naturgegebene, mit der westlichen, abendländischen Kultur gewachsene Ordnung nicht gut durchbrechen. Das, was heute einem unehelichen Kind blüht, ist bestenfalls, wenn nicht der seltene Fall einer Adoption eintritt, doch das Schicksal eines billig entlohnten Dienstmädchens, wenn es ein Mädchen ist. Das ist so der Normalfall, wenn das Kind nicht in der Fürsorgeanstalt oder im Gefängnis landet. Und diese Gefahr ist absolut gegeben. Nun kommt aber noch etwas anderes dazu. Die Zahl der unehelichen Geburten im Verhältnis zu den ehelichen Geburten wächst ja auch in Ländern mit betont christlichem Charakter. Ich habe neulich einmal einige Zahlen über uneheliche Geburten in der frommen Stadt München gelesen. Da sind mir doch beinahe die Augen übergegangen. Ich weiß auch aus der Praxis, wie schwierig es ist, die Unterhaltsbeiträge für uneheliche Kinder loszumachen. Das haben Sie also doch auch festgestellt. Doch, das weiß ich. Ich weiß aber auch noch etwas mehr, Frau Weber. Ich weiß auch, dass die unehelichen Väter nicht nur bei den Leuten von links zu suchen sind. Und ich weiß, dass die Moral in dem Lager, in dem Sie stehen, in dieser Frage böser und übler ist als in Arbeiterkreisen. Das haben Sie sich aus den Fingern gesogen. Nein, das habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen. Aber man kann oder will das nicht zugeben. Herr Abgeordneter Renner, wir wollen hier doch nicht unsere Moralen vergleichen. Schön, Aber wenn ich angepetzt werde, dann dürfen Sie es mir nicht übel nehmen, wenn ich darauf reagiere. Heinz Renner, geboren 1892 in Lückenburg, gestorben 1964 in Ost-Berlin. Er galt im Übrigen als der sachlichste seiner Parteikollegen. Hat ihm aber auch nicht viel gebracht. Keinem einzigen seiner Anträge wurde zugestimmt. 1956 verbot man dann die KPD als demokratiefeindlich. Das ist nun wirklich ein ganz anderes Thema. Sicher. So viel noch. Am Schluss der Beratungen weigerte Renner sich mit den Worten, ich unterschreibe nicht die Spaltung Deutschlands, das Grundgesetz zu unterzeichnen. 8 Vertreter der CSU haben auch mit Nein gestimmt. Ebenso 2 der DP und 2 der Zentrumpartei, aka Frau Wessel. Natürlich aus jeweils anderen Gründen. Und schlussendlich haben sie alle, außer Reimann und Renner, unterschrieben. Ebenso alle Bundesländer, sogar Bayern, nachdem sie es erst abgelehnt hatten. Ich glaube, wenn wir die Diskussion zu diesem Punkt so weiterführen, eine Diskussion, die eigentlich in die Fachausschüsse gehört, dass wir dann mit unserer Arbeit nicht zu Ende kommen. Hans-Christoph Seebohm, DP. Das Problem des unehelichen Kindes und der unehelichen Mutter ist gerade in unserer Zeit besonders schwer. Ich bin aber der Auffassung, dass dieses Problem sich in der Verfassung nicht regeln lässt, sondern dass es durch besondere Gesetze geregelt werden muss. Ich glaube, wir können jetzt abstimmen. Ich lasse absatzweise abstimmen. Absatz 1. Die Ehe als die rechtmäßige Form der fortdauernden Lebensgemeinschaft von Mann und Frau und die mit ihr gegebene Familie sowie die aus der Ehe und der Zugehörigkeit zur Familie erwachsenen Rechte und Pflichten stehen unter dem besonderen Schutz der Verfassung. Dazu liegt ein Abänderungsantrag von Dr. Bergstresser vor. Ehe, Familie und Kind genießen den Schutz der Verfassung. Ja, gut. Es ist schwer zu sagen, welcher Antrag hier der weitergehende ist. Wir kommen zu Absatz 2. Jede Mutter hat gleichen Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. Absatz 2 ist einstimmig angenommen. Zu Absatz 3 scheint mir der weitestgehende Antrag der Antrag des Kollegen Renner zu sein. Außereheliche Geburt darf weder der Mutter noch dem Kind zum Nachteil gereichen. Alle Gesetze und Bestimmungen, die bei außerehelicher Geburt die Mutter und das Kind benachteiligen, sind aufgehoben. Ich lasse abstimmen. Der Antrag ist mit 11-6 Stimmen abgelehnt. Danke. Es folgt der Antrag der SPD. Das uneheliche Kind steht dem ehelichen gleich. Es gilt mit seinem natürlichen Vater als verwandt. Das Recht der gesetzlichen Vertretung liegt bei der Mutter. Ich lasse abstimmen. Der Antrag ist mit 12-9 Stimmen abgelehnt. Nun bleibt der Absatz 3 den unehelichen Kindern. Sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche, seelische und gesellschaftliche Entwicklung zu schaffen wie den ehelichen Kindern? Das ist praktisch dasselbe. Ich lasse über diesen Antrag abstimmen. Absatz 3 ist mit 20 Stimmen in dieser Fassung angenommen. Steht das heute immer noch so drin? Im Wesentlichen ja. Es sind 2 weitere Punkte hinzugekommen. Nämlich Pflege und Erziehung sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Und dass die Kinder gegen den Willen der Erziehungsberechtigten nur dann von ihnen getrennt werden dürfen, wenn die Erziehungsberechtigten versagen. Das, meine liebe Lot, ist ein weiteres weites Feld. So ist es. Machen wir für heute Schluss. Machen wir für heute Schluss. Den Kindern geht es gut. Den Kindern geht es gut. Wir waren der Meinung, das uneheliche Kind darf nicht mehr ein Menschenkind zweiter Klasse sein. Und uns hat sich der Gedanke aufgedrängt bei den Reden der anderen Abgeordneten, die so oft die These, und besonders denke ich dabei zum Beispiel an ihre Einstellung zu der Frage des Schutzes des keimenden Lebens, der Frage der Abtreibung, die so oft von dem göttlichen Ursprung alles Lebens reden. Wir Sozialisten geben aber den Kampf nicht auf. Und ich hoffe, dass es uns gelingen wird, dann im kommenden Bundestag diese Gleichstellung des unehelichen Kindes zu erreichen. Unsere Sendezeit ist leider abgelaufen. Der Frauenfunk von Radio München dankt Ihnen für Ihre Ausführungen. Gerade deshalb, weil der so verschiedenartige Standpunkt klar herausgebracht wurde. Aus dem Grundgesetz vom 23. Mai 1949, Artikel 6, Absatz 1. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Absatz 2. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Absatz 3. Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur aufgrund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. Absatz 4. Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. Absatz 5. Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern. Guter Rat. Ringen um das Grundgesetz. Aus den Protokollen des Parlamentarischen Rates 1948 bis 1949. Die Rechte unehelicher Kinder. Von Theresia Mora. Es sprachen Marie Löcker als Echo und Johanna Gastorf als Lot. Und in den Dokumenten Bernhard Schütz, Martina Gedeck, Petra Welteroth, René Heinersdorf, Wolf-Dietrich Sprenger, Johanna Gastorf, Judith Engel, Felix Fortler, Oliver Reinhardt, Andreas Leopold Schad, Axel Gottschick, Gerhard Gabers, Kilian Land und viele andere. Bearbeitung der Dokumente: Benjamin Quabeck und Philipp Stegers. Historische Beratung: Michael F. Feldkamp. Realisation der Dokumente: Werner Jäger, Barbara Göbel, Benno Müller vom Hofe, Henning Jung, Sophie Garke. Inszenierung: Benjamin Quabeck. Technische Realisation: Werner Jäger und Henning Jung. Regieassistenz: Katharina Schnell. Regie: Claudia Johanna Leist. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Deutschlandfunk und Bayerischem Rundfunk für die Hörspielprogramme der ARD 2019. Dramaturgie: Hanna Georgi und Martina Müller-Wallraff.